Siebenter Abschnitt. Die Arias oder Aria oder Ariar sind die Heiligen Gottes und Gotteskinder der Bibel auf Atlantis. Ob die nordische Rasse gleich zu Beginn der mondlosen Zeit in dem aufgetauchten Atlantis einwanderte, wie Fischer in seinem Buch Weltenwenden meint, wird erst genauer Feststellung bedürfen. Wahrscheinlich ist es, dass sie zunächst in Europa blieb, das in der mondlosen Zeit bis nach Dänemark hinauf ein sehr mildes Klima des ewigen Frühlings erhielt, sodass kein ausgesprochener Sommer und Winter bestand und in dem man schon im Januar säen konnte, wie in Süditalien. Es wird wohl so sein, dass die Weißen mit dem Abtauen der Gletscher nach Norden zogen und sich zunächst in Europa ausbreiteten. Erst mit einsetzender, dichterer Bevölkerung wird die intensivere Kultur eingesetzt haben, Beschränkungen der Ansiedlungsmöglichkeit und damit das Streben nach Auswanderung. Nun erzählen uns die Buchesläner Bilderschriften, dass Germanenzüge schon vor Jahrtausenden zu Schiff in die Ferne zogen. Es ist natürlich sehr naheliegend, dass man in das jungfräuliche, üppig grünende, außerordentlich fruchtbare Atlantis auswanderte. Indianische Sagen erzählen von Weißen, welche ihren Urvätern die Kultur gebracht hätten. Nach alter Sitte hatten die Auswanderer einen Führer. Es ist wahrscheinlich, dass die zwei der berühmtesten derselben Wodan und Odin waren, weil sich ihre Namen sogar bei den Indianern erhielten, denn die Inkas leiten ihre Abstammung von den Göttern, das sind die Goten, die Weißen, Wotan und Odon ab. Beide Namen sind aber mit Wodan und Odin gleichlautend und gleichbedeutend. Nach altem nordischen Brauche weihten die Aias das neu gefundene Land dem Allvater und nannten es daher Atalantis. Das ist abgekürzt Atlantis, das ist Land des Vaters, von Atta gleich Vater gleich Ahne und Lantis gleich Land. Das Wort Atta bedeutet in der gotischen Bibelübersetzung des Bischofs Ulfilas Vater und kommt in der lutherischen Bibel als Abba gleich lieber Vater vor. Mundartlich findet es sich noch als Ettig und Dada und in deutschen Ortsnamen wie Attel, Attelsdorf, Attenfeld, Attenhausen, Attenhofen und Attenkirchen. Der Name Atlantis dürfte in dem Namen des Gebirges Atlas und in dem der mexikanischen Stadt Atlan und Aztlan wiederzuerkennen sein. Die Azteken in Mexiko behaupten, aus einem Lande Atlan zu stammen, das weit im Osten im Meere gelegen sei, also aus Atlantis. Die Eingewanderten trugen den Namen Aia, Aria, Arias, im Gegensatz zu den niederen Menschenrassen und zu den Menschentieren. Nach ihnen wurde das Land auch Aia-Land genannt. An die über Sibirien nach Süden gewanderten Aias erinnern die geografischen Namen Asien gleich Asenland, Sirdarja, Himalaya gleich Himmel der Arier. Das Wort Aia kommt auch in der Edda vor. Das erste Menschenpaar dort hieß Ai und Edda. Auch Homer erwähnt den Namen Aia-Land. Er lässt Odysseus auf seinen Irrfahrten nach Eia oder Aia, der im fernen Westen gelegenen Insel der Zauberin Kirke, gelangen. Die Insel Eia oder Ayaya und ihr Eingang zur Unterwelt, zur Hel, sollten im äußersten Westen liegen, wo die Sonne untergeht und die Unterwelt mit der Erde am nächsten zusammenhängt, das ist, wo die meisten Vulkane waren. Mit der Insel konnte Homer nur die Insel Atlantis gemeint haben. Was von den Ayas stammt, was ihnen gemäß und eigentümlich war, das nannte man Aelig oder heilig. Wie sie Gott sich zum Bilde geschaffen hatte, so Gott ähnlich und gut, daher der Name Gute gleich Gote, so war ihnen alles heilig, was hoch und her war. Familie, Freiheit, Gesetz, Feuer, Wasser, das Rind und ihre mit 1 bis 3 Ringwellen umgebenden gottesdienstlichen Stätten. Manche Ortsnamen erinnern heute noch daran. Heiligenstadt gleich die heilige Stätte, Heiligenberg, der heilige Berg, Heilsbronn oder Heilbrunn, das ist der heilige Brunnen. Sie selbst nannten sich auch die Einigen gleich Heiligen, worauf sich auch der gleiche Ausdruck in der Offenbarung Johannes bezieht. Heilig war ihnen auch die Gottheit, und zwar in dem Maße, dass es strengstens verboten war, irgendein Bildnis oder Gleichnis von der Gottheit zu machen. Heilig, heilig ist Gott der Herr, alle Lande sind seiner Ehre voll, tönte es schon vor 12.000 Jahren aus dem Munde der Sängerinnen auf Atlantis und seinen heiligen Berg Gottes. In uralten indischen Aufzeichnungen werden die atlantischen Arier ebenfalls wie in der Bibel als die Heiligen bezeichnet und ihre Herrscher als Könige des Lichts. Siehe Blavatsky, Geheimlehre 2, Seite 428. Ihr Land aber als die Weiße, das heißt vom Weißen bewohnte Insel. Der Name der Ayas tragen heute noch deutsche Orte, zum Beispiel Eisstetten, heilige Stätte der Ayas, Aitin, Gehege der Ayas.